Unsere heutige Samstagserzählung trägt den Titel Dillgurke. Und diese Erzählung schildert ein Wiedersehen von Mann und Frau. Beide waren einst ein Paar. Es geht um ein Treffen mit dem Ex oder der Ex also. Ein Treffen, das begleitet ist vom unweigerlichen Erinnern und Vergleichen von früher mit heute und so weiter. Jetzt, wo beide über mehr Reife und Lebenserfahrung verfügen und er auch finanziell sehr erfolgreich war, könnte die Beziehung ja wieder aufgenommen werden. Auf welche Seite wird sich nach vorsichtigem Prüfen und Neubewerten die Waage der Entscheidung neigen? Eine Erzählung mit ganz feinen Zwischentönen, hören Sie selbst. Es liest Birgitta Asheuer. Und dann nach 6 Jahren sah sie ihn wieder. Er saß an einem dieser Bambustischchen, die eine japanische Vase mit Papiernarzissen schmückte. Vor sich hatte er einen großen Teller mit Obst und sehr sorglich, auf eine Art, die sie sofort als seine Eigenart wiedererkannte, schälte er eine Apfelsine. Er musste den Schrecken gespürt haben, der sie beim Wiedererkennen durchfuhr, denn er sah auf und begegnete ihrem Blick. Unglaublich! Er kannte sie nicht. Sie lächelte. Er runzelte die Stirn. Sie trat auf ihn zu. Einen winzigen Augenblick lang schloss er die Augen. Als er sie jedoch öffnete, strahlte sein Gesicht, als hätte er in einem dunklen Kämmerchen ein Streichholz angezündet. Er legte die Apfelsine hin, schob den Stuhl zurück und sie zog ihre kleine warme Hand aus dem Muff und reichte sie ihm. »Vera«, stieß er hervor, »wie merkwürdig! Für einen Moment hatte ich dich wirklich nicht erkannt. Möchtest du dich nicht setzen? Hast du schon gegessen? Möchtest du nicht eine Tasse Kaffee trinken?« Sie zögerte. Aber natürlich wollte sie. »Ja, ich hätte gern einen Kaffee.« Und sie setzte sich ihm gegenüber. »Du hast dich verändert.« »Du hast dich sehr verändert«, sagte er, den lebhaften, strahlenden Blick starr auf sie gerichtet. »Und du siehst gut aus. So gut hast du noch nie ausgesehen.« »Wirklich?« Sie schlug den Schleier zurück und knöpfte den hohen Pelzkragen auf. »Mir ist aber nicht besonders gut. Ich kann dieses Wetter nicht vertragen, weißt du?« »Oh nein, du hast die Kälte!« »Verabscheue sie!« Sie schauderte. »Und das Schlimmste dabei ist, je älter man wird...« Er unterbrach sie, entschuldige und klopfte auf den Tisch, um die Kellnerin zu rufen. »Bring sie bitte Kaffee und Sahne!« Zu ihr gewandt. »Du willst wirklich nichts essen? Vielleicht etwas Obst? Das Obst ist hier sehr gut.« »Nein, danke. Nichts.« Dann wäre das erledigt. Und mit einem eine Spur zu übertriebenen Lächeln widmete er sich wieder der Apfelsine. »Und du hast gerade gesagt, je älter man wird, desto kälter«, lachte sie. In Gedanken aber weilte sie bei der lebhaften Erinnerung an diese seine Angewohnheit. Die Angewohnheit, sie zu unterbrechen. Und wie sie sich vor 6 Jahren immer darüber geärgert hatte. Er war dann gewöhnlich gewesen, als ob er ihr urplötzlich mitten in ihrer Rede die Hand auf den Mund legte, sich von ihr abwandte, etwas völlig anderes erledigte und dann die Hand wieder wegnahm, um ihr mit genau demselben, ein wenig übertriebenen Lächeln wieder seine Aufmerksamkeit zu schenken. Nun sind wir bereit. Das wäre erledigt. Desto kälter. Auch er lachte, als er ihre Worte wiederholte. Haha, du sagst noch immer dieselben Sachen. Und da ist noch etwas an dir, was sich überhaupt nicht geändert hat. Deine entzückende Stimme, deine entzückende Art zu reden. Jetzt war er sehr ernst. Er beugte sich zu ihr hinüber und sie nahm den warmen, stechenden Geruch der Apfelsinenschale wahr. Du brauchst nur ein einziges Wort zu sagen und unter allen anderen Stimmen würde ich deine Stimme heraushören. Ich weiß nicht, was es ist. Ich habe oft darüber nachgedacht, was deine Stimme zu so einer Erinnerung macht, die einen nicht loslässt. Weißt du noch, dieser erste Nachmittag, den wir zusammen in Kew Gardens verbracht haben? Du warst so verwundert, weil ich von keiner Blume den Namen kannte. Ich bin immer noch genauso unwissend, trotz allem, was du mir gesagt hast. Aber immer, wenn es sehr warm ist und schön und ich leuchtende Farben sehe, es ist ganz komisch, höre ich deine Stimme sagen. Geranie, Ringelblume und Eisenkraut. Und ich habe das Gefühl, diese 3 Worte sind alles, was mir von der vergessenen himmlischen Sprache gegenwärtig ist. Kannst du dich noch auf diesen Nachmittag besinnen? Oh ja, sehr gut. Sie tat einen langen, leisen Atemzug, als ob die künstlichen Narzissen zwischen ihnen beinahe unerträglich süß dufteten. Doch was ihr im Gedächtnis geblieben war von jenem besonderen Nachmittag, war eine alberne Szene am Teetisch. Eine Menge Leute beim Tee in einer chinesischen Pagode. Und er gebärdete sich wie ein Wahnsinniger wegen der Wespen. Er fuchtelte mit den Armen, um sie zu vertreiben. Hieb mit seinem Strohhut auf sie ein, ganz ernsthaft und in blinder Wut, die in gar keinem Verhältnis zum Anlass stand. Zum Ergötzen all der kichernden Teetrinker, während sie gelitten hatte. Gelitten. Jetzt aber, als er sprach, verblasste diese Erinnerung. Seine kam der Wahrheit näher. Ja, es war ein wunderbarer Nachmittag gewesen, voll von Geranien und Ringelblumen und Eisenkraut und warmem Sonnenschein. In Gedanken verweilte sie bei den letzten beiden Wörtern, sang sie förmlich. In der Wärme entfaltete sich gleichsam noch eine Erinnerung. Sie sah sich auf einer Wiese sitzen, er lag neben ihr, und nach langem Schweigen wälzte er sich auf einmal herum und legte den Kopf in ihren Schoß. »Ich wünschte«, sagte er in leisem, bekümmertem Ton, »ich wünschte, ich hätte Gift genommen und es ginge ans Sterben, hier und jetzt.« In diesem Augenblick schlüpfte ein kleines, weißgekleidetes Mädchen mit einer langen, tropfenden Seerose hinter einem Strauch hervor, starrte sie an und kroch wieder davon. Aber er sah nichts von alledem. Sie beugte sich über ihn. »Oh, warum sagst du das?« »Ich könnte so etwas nicht sagen.« Er aber stöhnte leise, fasste nach ihrer Hand und hob sie an sein Gesicht. »Weil ich weiß, dass ich dich zu sehr lieben werde. Viel zu sehr. Und ich werde so schrecklich leiden, Vera, weil du mich nie, niemals lieben wirst.« Ganz sicher sah er jetzt viel besser aus als damals. All die verträumte Unbestimmtheit und Unentschlossenheit hatte er verloren. Jetzt hatte er das Auftreten eines Mannes, der seinen Platz im Leben gefunden hat und ihn mit einem Vertrauen und einer Sicherheit ausfüllt, die, gelinde gesagt, Eindruck machten. Er musste auch zu Geld gekommen sein. Seine Kleidung war vortrefflich, und in diesem Augenblick zog er ein russisches Zigarettenetui aus der Tasche. »Möchtest du rauchen?« »Ja.« Ihre Hände zögerten. »Sie sehen sehr gut aus.« »Ich denke schon, ich lasse sie von einem kleinen Mann in der St. James Street für mich anfertigen. Ich rauche nicht sehr viel im Unterschied zu dir. Aber wenn ich rauche, dann müssen die Zigaretten köstlich sein, sehr frisch. Rauchen ist bei mir keine Gewohnheit, sondern Luxus. Wie Parfum. Hast du noch immer diese Vorliebe für Parfum? Ach, als ich in Russland war, sie fiel ein, du bist wirklich in Russland gewesen? Oh ja.« »Über ein Jahr war ich dort. Hast du denn vergessen, wie wir immer davon gesprochen haben, dorthin zu fahren?« »Nein, das habe ich nicht vergessen.« Er ließ sein sonderbares halbes Lachen hören und lehnte sich zurück. »Ist das nicht komisch? Ich habe wirklich all die Reisen gemacht, die wir geplant hatten. Ja, ich bin überall dort gewesen, wovon wir gesprochen hatten, und bin auch lange genug geblieben, um, wie du immer gesagt hast, mich dort gründlich durchzulüften. Ja.« Die letzten 3 Jahre meines Lebens bin ich immerzu auf Reisen gewesen. Spanien, Korsika, Sibirien, Russland, Ägypten. Das einzige Land, was noch fehlt, ist China. Und wenn der Krieg vorbei ist, habe ich vor, auch dorthin zu fahren. Wie er so leicht dahin sprach und dabei die Zigarettenspitze am Aschenbecher abklopfte, spürte sie das eigentümliche Wesen, das so lange in ihrer Brust geschlummert hatte, sich regen, sich strecken, gähnen, die Ohren spitzen, plötzlich auf die Füße springen und seinen sehnsüchtigen, hungrigen Blick in diese Fernen richten. Aber alles, was sie mit einem leichten Lächeln sagte, war, wie ich dich beneide. Er war zufrieden. Es war großartig, besonders in Russland. Russland war ganz genauso, wie wir es uns vorgestellt hatten. Und noch viel, viel schöner. Ich bin sogar ein paar Tage auf einem Schiff auf der Wolga gefahren. Erinnerst du dich noch an das Lied dieses Schiffers, das du immer gespielt hast? Ja. Es begann in ihr zu tönen, als ich sprach. Spielst du es jetzt noch manchmal? Nein, ich habe kein Klavier. Das erstaunte ihn. Aber was ist denn aus deinem wunderbaren Klavier geworden? Sie verzog leicht das Gesicht. Verkauft. Schon ewig. »Du warst aber doch so vernarrt in Musik«, wunderte er sich. »Ich habe jetzt keine Zeit dafür«, erwiderte sie. Er ließ es dabei bewenden. So ein Leben auf dem Fluss, fuhr er fort, ist etwas ganz Besonderes. Nach ein oder zwei Tagen kann man sich gar nicht mehr vorstellen, dass man je anderes gekannt hat. Und dazu muss man nicht die Sprache kennen. Das Bootsleben knüpft ein Band zwischen dir und den Leuten, das mehr als ausreichend ist. Du isst mit ihnen, verbringst den Tag mit ihnen und am Abend wird dann gesungen, unentwegt gesungen. Sie schauderte. Sie hörte das Lied des Schiffers wieder laut und trauervoll aufsteigen und sah das Schiff auf dem dunkler werdenden Fluss dahintreiben, düstere Bäume zu beiden Ufern. »Ja, das würde mir gefallen«, sagte sie und streichelte den Muff. »Dir würde nahezu alles am russischen Leben gefallen«, meinte er daraufhin mit Wärme. »Es ist so zwanglos, so impulsiv, so frei, ohne jeden Zweifel. Und dann die Bauern sind großartig. Sie sind so richtige Menschen. Ja, das ist's. Sogar der Mann, der deinen Wagen lenkt, hat wirklich Anteil an dem, was vor sich geht. Ich kann mich an einen Abend erinnern, als wir, zwei Freunde von mir und von dem einen die Frau, zum Picknick ans Schwarze Meer fuhren. Wir nahmen das Abendbrot mit und Champagner und aßen und tranken im Gras. Und wie wir da saßen und aßen, kam der Kutscher zu uns. »Nehmen Sie doch eine Dillgurke«, sagte er. »Er wollte mit uns teilen.« »Das erschien mir so angemessen, so... Du weißt, was ich meine.« Und in diesem Augenblick schien sie an dem geheimnisumwobenen Schwarzen Meer im Gras zu sitzen. Schwarz wie Samt plätscherten die stillen Wellen gegen die Ufer. Sie sah die Kutsche am Straßenrand und die kleine Gruppe im Gras, Gesicht und Hände weiß im Mondlicht. Sie sah das helle Kleid der Frau übers Gras hingebreitet und ihren zusammengeklappten Sonnenschirm wie eine riesige Perlmutt-Häkelnadel im Gras liegen. Etwas abseits, ein Tuch mit seinem Abendbrot auf den Knien, saß der Kutscher. »Nehmen Sie doch eine Dillgurke«, sagte er, und obgleich sie nicht genau wusste, was eine Dillgurke war, sah sie das grünlich schimmernde Glasgefäß, durch das eine rote Pfefferschote wie ein Papageienschnabel leuchtete. Ihr zog es den Mund zusammen. Die Dillgurke war furchtbar sauer. »Ja, ich weiß genau, was du meinst«, sagte sie. In dem darauf folgenden Schweigen sahen sie einander an. Wenn sie sich früher so angeschaut hatten, war zwischen ihnen ein so grenzenloses Verstehen spürbar geworden, dass ihre Seelen sich gleichsam umschlungen hielten und im selben Meer versanken, zum Ertrinken bereit wie zwei trauernde Liebende. Überraschend war allerdings, dass er sich jetzt zurückhielt. Er, der sagte, wie wunderbar du zuhören kannst. Wenn du mich mit diesen wilden Augen ansiehst, habe ich das Gefühl, dass ich dir Dinge erzählen könnte, die ich einem anderen Menschen nie anvertrauen würde. Lag in seiner Stimme ein winziger Hauch von Spott? Oder bildete sie sich das nur ein? Sie war sich nicht sicher. Ehe ich dich kennenlernte, sagte er, hatte ich nie mit jemandem über mich gesprochen. Wie gut habe ich die eine Nacht in Erinnerung behalten, die Nacht, als ich dir das Weihnachtsbäumchen gebracht hatte. Da habe ich dir alles über meine Kindheit erzählt und auch davon, wie mir so jämmerlich zumute war, dass ich ausriss und, ohne entdeckt zu werden, zwei Tage unter einem Pferdewagen in unserem Hof zubrachte. Und du hast zugehört und deine Augen leuchteten und mir war, als hättest du wie im Märchen sogar das Tannenbäumchen zum Zuhören gebracht. Von jenem Abend aber war ihr eine kleine Dose Kaviar in Erinnerung geblieben. Sie hatte 7 Schilling und 6 Pence gekostet. Das konnte er einfach nicht begreifen. Denk doch bloß, so eine winzige Dose für 7 Schilling und 6 Pence. Begeistert und empört zugleich sah er ihr beim Essen zu. Nein, wirklich, das heißt ja geradezu Geld essen. 7 Schilling gehen in ein Näpfchen dieser Größe ja gar nicht rein. Denk nur mal an den Profit, den das einbringen muss. Und er hatte ungeheuer komplizierte Berechnungen angestellt. Doch jetzt ade, Kaviar. Der Tannenbaum stand auf dem Tisch und der kleine Junge lag unter der Kutsche. Als Kopfkissen diente ihm der Hofhund. »Der Hund hieß Bosen«, rief sie voller Entzücken. Aber er konnte ihr nicht folgen. »Welcher Hund? Hattest du denn einen Hund? An einen Hund kann ich mich überhaupt nicht erinnern.« »Nein, nein, ich meine den Hofhund, als du ein kleiner Junge warst.« Er lachte und ließ das Zigarettenetui zuschnappen. Ja, weißt du, dass ich das vergessen hatte? Das scheint eine Ewigkeit her zu sein. Ich kann einfach nicht glauben, dass es nur 6 Jahre her ist. Als ich dich heute wiedererkannt hatte, musste ich einen gewaltigen Satz machen. Musste ich mit einem Satz mein ganzes Leben überspringen, um zu jener Zeit zurückzufinden. Ich war damals ein solches Kind. Er trommelte auf den Tisch. Ich habe oft daran gedacht, wie ich dich gelangweilt haben muss. Und jetzt ist mir völlig klar, warum du mir so einen Brief geschrieben hattest, wenn mir dieser Brief damals auch förmlich den Todesstoß versetzt hatte. Ich habe ihn neulich wiedergefunden und ich musste einfach lachen, als ich ihn las. Er war so treffend, gab ein so wahres Bild von mir. Er schaute auf. Du willst doch nicht etwa gehen? Sie hatte den Pelzkragen wieder zugeknöpft und den Schleier vors Gesicht gezogen. Ja, ich muss leider, sagte sie und brachte sogar ein Lächeln zustande. Jetzt wusste sie, dass er sich nur lustig gemacht hatte. Ach nein, bitte nicht, bat er. Bleib wenigstens noch einen Augenblick. Und er hob einen ihrer Handschuhe vom Tisch auf und hielt ihn krampfhaft fest, als würde sie das am Weggehen hindern. Ich komme jetzt mit so wenig Leuten zusammen, mit denen ich reden kann, dass ich so etwas wie ein Barbar geworden bin, sagte er. Habe ich etwas gesagt, was dich gekränkt hat? Nicht die Spur, log sie. Aber als sie ihm zusah, wie er sacht, ganz sacht ihren Handschuh durch die Finger zog, schwand tatsächlich ihr Unwille, und dazu glich er in diesem Augenblick mehr dem Mann von vor 6 Jahren. Was ich damals am liebsten gewollt hätte, sagte er, am liebsten wäre ich so etwas wie ein Teppich gewesen, hätte mich für dich in so etwas wie einen Teppich verwandelt, damit du darauf treten konntest und dir spitze Steine und der Schlamm, die dir so verhasst waren, nichts zuleide taten. Das allein war wirklich, es war ganz egoistisch. Wenn ich noch etwas wünschte, dann nur, mich schließlich in einen Zauberteppich zu verwandeln und dich in alle diese Länder zu tragen, die du sehen wolltest. Als er sprach, hob sie den Kopf, als tränke sie etwas. Das seltsame Wesen in ihrer Brust begann zu schnurren. »Ich spürte, dass du so einsam warst wie niemand sonst auf der Welt«, fuhr er fort, »dass du aber vielleicht als einziger Mensch auf der Welt wirklich und wahrhaftig lebendig warst.« »Zur falschen Zeit geboren«, murmelte er und streichelte den Handschuh, dem Untergang geweiht. »Oh Gott, was hatte sie getan? Wie hatte sie wagen können, ihr Glück so wegzuwerfen?« Er war der einzige Mann, der sie je verstanden hatte. War es zu spät? Konnte es zu spät sein? Sie war der Handschuh, den er da hielt. Und dann der Umstand, dass du keine Freunde hattest und dich nie anderen angeschlossen hattest. Wie gut habe ich das verstanden? Ging es mir doch genauso. Ist das jetzt noch so? Ja, hauchte sie. Genauso. Ich bin allein wie eh und je. Ich auch, lachte er leise. Genauso. Plötzlich gab er ihr mit einer raschen Bewegung den Handschuh wieder und scharrte mit dem Stuhl über den Fußboden. Doch was mir damals so rätselhaft erschienen war, ist mir jetzt völlig klar. Und dir natürlich auch. Wir sind ganz einfach große Egoisten gewesen. Ganz mit uns selbst beschäftigt. So von uns eingenommen, dass in unseren Herzen für niemanden sonst Platz blieb. Weißt du, rief er naiv herzlich und glich wieder auf schreckliche Weise einer anderen Seite seines alten Ich. Als ich in Russland war, habe ich damit begonnen, mich mit einem System der Gemüter, der Denkweisen zu beschäftigen. Dabei habe ich entdeckt, dass wir keineswegs außergewöhnlich waren. Es ist eine recht bekannte Form von... Sie war gegangen. Wie vom Donner gerührt, unsäglich erstaunt, saß er da. Und dann bat er die Kellnerin um die Rechnung. »Aber die Sahne ist nicht angerührt worden«, sagte er. »Die setzen Sie bitte nicht mehr drauf.« Und das war die Kurzerzählung »Dillgurke« von Catherine Mansfield. Es las Birgitta Assheuer.